Das einfachste Beispiel für die Selbstblindheit ist die schier grenzenlose Verfügbarkeit der erneuerbaren Energiequellen, die wir nicht ausreichend nutzen. Oder nehmen wir die orchestrierte Umstellung der Wirtschaft auf ein großes Ziel hin, für die man ohne jede Relativierung und ohne jeden verbrämten Militarismus die Kriegswirtschaften im Zweiten Weltkrieg als Vorbilder studieren könnte, beispielsweise die der USA. Oder die Umstellung unseres täglichen Konsums auf Kreislaufwirtschaft. Man stelle sich vor, wir erledigten eine dieser großen Aufgaben, würden uns dann kommende Generationen für diese tiefgreifende Verwandlung loben oder eher kopfschüttelnd fragen, was uns so lange davon abhielt? Die Gewalt gegen unsere Lebensgrundlagen kann ein Ende finden. Sie ist weder alternativlos noch Bedingung unserer Möglichkeiten. Dass wir dies noch nicht verstehen, liegt in der Natur unserer Heldenreise. Die Heldin muss erst an einem Tiefpunkt angelangt sein, um den Irrweg als Irrweg zu erkennen. Der Missbrauch der Macht, so Simone Weil, liege dabei nicht in der Verfolgung und Tötung des Gegners, sondern in der Maßlosigkeit der Mächtigen. Was sie wollen, schreibt sie über Agamemnons kriegerische Griechen, ist alles oder nichts. Alle Schätze Trojas sollen zu Kriegsbeute werden, alle Paläste, Tempel und Häuser zu Asche, alle Frauen und Kinder zu Sklaven, alle Männer zu Kadavern. Diese Maßlosigkeit führt uns heute zu einer vergleichbaren Selbstentwurzelung wie bei den Griechen im Epos. Kaum jemand ist noch ernsthaft glücklich über diesen Raubbau, diese Sinnlosigkeit unserer Lebensweise. Vielmehr sind wir erschöpfte Affen, ausgelaugt stehen wir in der Sackgasse, in die wir uns hineinmanövriert haben, müde von all den Versuchen, die Mauern, vor denen wir mittlerweile stehen, zu erklimmen, anstatt endlich mit der Umkehr zu beginnen. Diese kann mit einer einfachen Erkenntnis beginnen. Wir erzählen unsere Geschichte falsch,